wieder scheinen. Ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schnell trocknen. Wenn du lachst, bist du so schön. Du lässt mich warten, der Film beginnt schon links. Und du probierst schon das dritte Kleid. Ich werde wütend und will alleine gehen. Doch ein Blick von dir lässt das nicht geschehen. Lass die Sonne wieder scheinen. Ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schneller trocknen. Wenn du lachst, bist du so schön. Du kamst am Sonntag, ich schon so oft zu mir. Doch du warst anders, das spür ich gleich. Ein altes Foto, wo hast du das entdeckt? Hat ganz ohne Grund deinen Zorn geweckt. Lass die Sonne wieder scheinen. Ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schneller trocknen. Wenn du lachst, bist du so schön. Es gibt ja im Leben für mich kein anderes Mädchen wie dich. Lass die Sonne wieder scheinen, ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schneller trocknen, wenn du lachst, bist du so schön. Lass die Sonne wieder scheinen, ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schneller trocknen, wenn du lachst, bist du so schön. Lass die Sonne wieder scheinen, ich kann dich nie traurig sehen. Lass die Tränen schneller trocknen,